Hallo ihr Lieben, heute eine etwas andere Andacht vom 22.04.21 von Reinhard Hirtler, die Margarete für uns zusammengefasst hat. Und zwar handelt es sich um Fragen an Reinhard und Matthäus. Matteo und ich werden jetzt eure Fragen beantworten. Die Fragen kamen über das Frageportal auf Instagram. Ich möchte, dass etwas sehr Wichtiges verstanden wird und voranschicken. Erstens, wir werden euch nicht sagen, was ihr persönlich in eurem Leben tun sollt. Wir können euch einen Rat geben, aber wir möchten, dass ihr versteht, dass unser Ratschlag unsere Meinung ist und nicht das Wort Gottes. Du selbst bist verantwortlich für deine Situation und deine Entscheidung, unabhängig von irgendeinem Rat. Selbst Gott entlässt dich nicht aus deiner Verantwortung. Er machte uns alle frei in unserem Willen. Er wird dich da nicht einschränken. Deshalb, wenn du unseren Rat befolgst und es geht schief, liegt das nicht an uns. Du musst nicht tun, was wir sagen. Wenn du es tust und es funktioniert nicht, schiebe die Schuld nicht auf uns. Zweitens, was ich weiß, ist nur ein Bruchteil. Obwohl ich über zweimal älter als Matthäus, obwohl ich länger dem Herrn diene als Matthäus alt ist, hat er Dinge verstanden, die ich noch nicht verstanden habe. Meine Erkenntnis wächst immer noch. Außerdem denken auch Matthäus und ich unterschiedlich bezüglich mancher Stellen aus der Bibel. Ich möchte niemals, dass ich Matthäus meine Meinung aufdrücke. Er muss es selbst verstehen. Es ist gefährlich, jemandem unsere Meinung aufzudrücken. Die Person fühlt sich dann gezwungen, mir zuzustimmen. Jeder muss für sich selbst herausfinden, was das Wort Gottes ihm sagt. Erste Frage. Meine Familie ist religiös. Sie können das Reich Gottes nicht von der Rettung unterscheiden. Soll ich mit ihnen sprechen? Die Antwort. Wenn jemand den Unterschied verstehen will, erkläre es ihnen. Wenn sie nur diskutieren wollen, lass es bleiben. Denn Paulus sagt, wir sollen leeres Geschwätz sein lassen. Der Grund? Am Ende opfern wir sonst Gottes Wahrheiten auf dem Altar irgendeiner Theologie. Nächste Frage. Ich war in vielen Gemeinden. Ich will in keine mehr gehen. Wenn ich in keine Gemeinde mehr gehe, mache ich da etwas falsch? Das Erste, was wir klarstellen müssen, ist, was ist Kirche, Gemeinde? Kirche sind Menschen. Du machst also nichts falsch, wenn du in keine Denomination gehst. Aber wenn du deinen Glauben nicht mit anderen Geschwistern ausdrückst, bist du kein wahrer Christ. Denn wir müssen unsere Liebe untereinander in einer Gemeinschaft leben. Nächste Frage. Ist es richtig, eine Ehe wegen der Kinder aufrechtzuerhalten? Und ist es eine Sünde, sich scheiden zu lassen? Das ist sehr hart. Ich fühle den Schmerz dieser Person, die da fragt. Jesus hätte wahrscheinlich mit einer anderen Frage geantwortet. Denn er spürt den Schmerz im Herzen der anderen Person. Es handelt sich nicht um die Frage, ob Trennung Sünde ist, sondern was in deinem Herzen ist. Warum willst du dich scheiden lassen? Ist dein Herz hart geworden und hat sich deshalb deine Ehe so negativ entwickelt? Oder ist die Situation aus anderen Gründen so schlimm geworden, dass eine Trennung eher hilfreich ist? Ich bin überzeugt, dass es Situationen gibt, wo Scheidung keine Sünde ist. Und ich bin überzeugt, dass es Situationen gibt, wo Scheidung Sünde ist. Nächste Frage. Johannes 14, 13 sagt Folgendes: Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Kann ich also alles bitten? Fangen wir vorne an. Wir können niemals einen Bibelvers aus dem Kontext reißen und eine Theologie darauf aufbauen. Der Kontext von Johannes 14 bespricht die Beziehung von Vater und Sohn. Zwei Verse vorher sagt Jesus: Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Jesus sagt, ich spreche nicht meine Worte, sondern die Worte, die der Vater in mich hineinlegt. Warum also sagt Jesus, dass wir in seinem Namen alles bitten können? Weil er so mit dem Vater geht, dass er nur das erbittet, was der Vater auch will. Er geht zum Vater und fragt, was der Vater sich wünscht. Wenn ich einmal verstanden habe, was Jesus auf dieser Erde möchte, kann ich mit allem zum Herrn kommen und bitten. Nicht mit dem, was ich mir wünsche, sondern mit dem, was auf dem Herzen des Vaters ist. Nächste Frage. Müssen wir beten im Namen Jesu? Nein, denn wenn wir in Christus leben, repräsentieren wir Jesus, dann beten wir auch in ihm. Nächste Frage. Du warst im Himmel, hast du die Geister Gottes gesehen? Antwort: Nein. Nächste Frage. Was wir in unseren Herzen glauben, dass etwas Gottes Wille ist, wird es uns dann erfüllt? Antwort: Nein, das kann nicht sein. Was du dir in deinem Herzen wünschst, kann sehr unterschiedlich sein zu dem, was auf dem Herzen Gottes ist. Wenn du biblischen und wahren Glauben hast, kannst du nicht mehr glauben, was du willst. Denn wir verwechseln Hoffnung mit Glauben. Hoffnung kann sehr anders aussehen als Glaube. Hoffnung ist nicht Glaube. Wahrer Glaube braucht immer eine biblische Basis. Wenn du das Wort Gottes kennst, erkennst du den Willen Gottes. Es gibt aber Situationen, da wünschen wir uns etwas so sehr im Herzen, wir hoffen dafür. Und weil wir uns so sehr darauf konzentrieren, sind wir mit all unseren Gefühlen dabei. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, mein Herz glaubt. Aber das Herz glaubt nicht. Es ist nur Hoffnung. Denn der Wille Gottes ist die Basis dessen, was ich glaube. Nächste Frage. Geh mit Gott, lebe mit Gott. Ist das korrekt im neuen Bund? Antwort: Nein, das sind religiöse Aussagen. Sie machen keinen Sinn, weder biblisch noch geistlich noch praktisch. Die Christen sagen es nur, weil es eine Gewohnheit ist. Wenn du in die Bibel schaust, stellst du fest, dass es unmöglich ist, in Christus zu sein und zu einem Ort zu gehen, wo Gott nicht ist. Ebenso ist es unmöglich, dass Gott irgendwo weggeht und sagt, ciao, bis später. Nächste Frage. Wie kann ich mir die Botschaft Gottes aneignen? Antwort: Bitte wartet auf das nächste Mentoring. Nächste Frage. Der Kurs Glaube, gibt es den gar nicht mehr? Nein, nicht mehr. Aber mein Team öffnet eine Homepage, auf der ihr solche Inhalte finden werdet. Den Kurs Glauben kann man dort kaufen. Ich mag kein Marketing, deshalb mache ich das nicht mehr. Das ist nicht der wahre Reinhard, der will ich aber sein. Und wenn ich damit nicht gut genug Geld einnehme, wird Gott andere Wege kennen. Nächste Frage. Wie kann ich an Prophetien oder Versprechen Gottes festhalten, ohne zu ermüden? Antwort: Bist du sicher, dass dies das Versprechen Gottes ist? Wenn wir allzu lange auf die Erfüllung irgendwelcher Versprechen Gottes warten, werden wir müde. Das ist nicht von Gott. Wenn Gott es dir wirklich versprochen hat, wird es sich erfüllen. Wenn nicht, sind es Wünsche deines Herzens, die Gott nicht erfüllen muss. Da musst du sehr ehrlich in deinem Herzen und dir selber antworten. Wenn du sicher bist, dass es Gottes Versprechen ist, halte deine Augen fest auf das Versprechen und auf Gottes Charakter gerichtet. Denn wenn du deine Augen weglenkst auf deine Umstände, öffnet sich dein Herz für Zweifel. Das sehen wir sehr deutlich in der Bibel. Paulus sagt uns in Hebräer 6, 11 und 12, Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Sei also der Nachahmer derer, die im Glauben und in ihrer Ausdauer dir vorangegangen sind. Vorher sagt Paulus, sei nicht faul. Also, die Versprechen Gottes müssen im Glauben und in der Ausdauer verfolgt werden. Schau, ich habe über Jahrzehnte hinweg nicht gezweifelt an Gottes Prophezeiungen für mich. Ich schaute auf ihn. Plötzlich, 20 Jahre später, erfüllten sie sich sehr rasch. Nächste Frage. Ich wurde von Asthma geheilt. Nach einer Weile kamen die Symptome zurück. Warum? Antwort. Wenn wir etwas von Gott erhalten, müssen wir unseren Glauben daran festhalten. Denn die Umstände werden versuchen, uns zu erzählen, dass das eine Lüge ist. Die Gefühle werden dann übernehmen und dann wird es geschehen. Wir können die Wahrheit, dass wir geheilt sind, nicht mit einer physischen Empfindung gleichsetzen. Wenn ich glaube, dass meine körperliche Heilung mit der geistigen Wahrheit übereinstimmen muss, beginne ich zu zweifeln. Wenn Symptome von Asthma zurückkommen, wenn Zweifel kommen, dann halte fest, du bist geheilt, unabhängig von den Umständen. Warum öffnest du dein Herz für die Umstände? Wenn du aufstehst und dich vor den Umständen positionierst, dass du in Christus geheilt bist, wirst du deine Heilung manifestieren. Nächste Frage. In meiner Kirche sagen sie, dass ein Traum über einen Verstorbenen dämonisch ist. Ist das wahr? Es ist krass, was in der Kirche über Träume erzählt wird. Auch Menschen, die keinerlei übernatürliche Erfahrungen haben, ziehen irgendwelche Lehren aus dem Alten Testament und bauen ihre Doktrinen darauf auf. Träume können unterschiedliche Ursachen haben. Erstens, es kann Gott sein. Gott spricht durch Träume. Oft verstehen wir das gar nicht oder nehmen es nicht auf. Zweitens, Gott sagt, es gibt viele Träume. Damit meint er seelische Träume. Träume können also aus unserer Seele kommen. Es kann sein, dass Gott dich vorwarnt. Warum nicht? Ich würde Gott fragen, ob es von ihm war, um mich vorzubereiten oder zu beruhigen. Es könnte auch sein, dass dein Herz so voll ist mit dieser Person, die nun nicht mehr da ist, dass deine Seele einfach diesen Verlust verarbeitet. Ich finde es auch krass, dass zuallererst Satan beschuldigt wird, wenn wir etwas nicht verstehen. Satan kann in unsere Träume eingreifen, aber für uns geht es darum, dass wir ans vollbrachte Werk des Kreuzes glauben, wo Satan besiegt ist. Deshalb bleib im Frieden. Wenn du ins Bett gehst, sag, Herr, ich gebe dir meine Träume, du, was du willst. Nächste Frage. Wie treffe ich meine Entscheidungen mit Gott und in seinem Willen? Antwort. In Kolosser 3,15 sehen wir eine einfache Hilfestellung. Paulus sagt, der Friede Gottes soll in unseren Herzen sein. Ich glaube, dass die Entscheidungen, die wir treffen, in uns drin von Gott durch Frieden bestätigt werden. Eins unserer großen Probleme ist, dass wir oft zu unsicher sind und Angst haben, Fehler zu machen. Vielleicht hat Gott uns ja schon eine Bestätigung gegeben, aber wir merken es gar nicht, weil wir so unsicher sind. Wie erhältst du eine Bestätigung für eine Entscheidung? Du musst lernen, auf diesen Frieden in dir zu horchen. Wir machen Fehler. Wir werden feststellen, dass wir uns manches nur gewünscht haben. Wir müssen die Angst verlieren, Fehler zu machen und lernen, auf Gott zu hören. Lasst uns die Verantwortung übernehmen für unsere Entscheidungen. Nächste Frage. Wird die Kirche in der Endzeit durch eine große Offenbarung gesehen werden? Antwort: Ja. Matthäus hat ein Teaching über die Endzeit. Es ist in Portugiesisch. Ich könnte es nicht so klar und ausführlich erklären wie Matthäus. Nächste Frage. Wie kann ich den Tod eines geliebten Menschen verkraften, ohne zu verzweifeln? Schau, ich muss nach Amerika, weil die einzige Schwester meiner Frau plötzlich gestorben ist. Es war sehr plötzlich. Ich spüre deinen Schmerz. Aber dieser dauernde Schmerz, mit dem die Welt lebt, wenn sie einen Verlust erlebt, ist für mich unsinnig. Es gibt nichts, was wir daran ändern können. Ich saß vor 2 Jahren bei einer Frau in Polen, deren Tochter bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Diese Frau war unfähig, ihren Alltag fortzuführen. Sie konnte keine gute Mutter mehr sein, sie konnte keinen Dienst mehr in der Kirche tun. Niemand konnte ihr über Monate hinweg helfen. Sie baten mich, mit ihr zu reden. Eine Stunde Gespräch veränderte ihr Leben. Ich erzählte ihr, dass die Makaken, eine Affenart in Afrika, einen Ort haben, wo die Affenmutter, wenn ein Babyaffe stirbt, ihr totes Kind auf dem Rücken herumträgt, bis das Tierchen zersetzt ist. Oftmals stirbt dabei auch die Mutter. Dann sagte ich zu dieser Frau, weil ich dich liebe, möchte ich nicht, dass du so endest wie diese Affenmutter. Du bist unfähig, etwas zu tun, solange du in der Vergangenheit lebst. Wenn diese Person ein Christ war, ist dieser Mensch nun an einem Ort, wo du auch gern wärst, im Himmel, bei Jesus. Sei nicht traurig über einen Menschen, der jetzt bei Jesus ist. Das macht keinen Sinn. Es ist nur Selbstsucht, wenn du die Abwesenheit dieses Menschen betrauerst. Die Liebe würde einem anderen nie das wegnehmen, was das Beste für ihn ist. Wenn die Person kein Christ war, musst du diese Situation an Gott abgeben. Du weißt nicht, was mit dieser Person geschehen ist, und du kannst nichts ändern. Wenn du es nicht abgibst, wird die Konsequenz sein, du kannst nichts ändern und es wird dich und dein Umfeld negativ verändern, wenn du in deinem Schmerz verbleibst. Das würde viele um dich herum beeinträchtigen. Als meine Schwägerin starb, ja, es tat weh. Meine Frau lag in meinen Armen, aber wir gaben die Situation ab an Gott. Heute früh sprach Gott zu mir, ich sollte Debbie etwas sagen, wenn sie aufwachte. Das war sehr schwer für mich, weil Debbies Schwester gerade erst gestorben war. Aber ich tat es. Ich sagte meiner Frau, was Gott will. Sie soll nur auf Gottes Schönheit schauen, nicht auf den Tod. Und sie soll ihn preisen dafür. Und Debbie tat das. Ich sagte zu ihr, ich war in 35 Ehejahren noch nie so stolz auf dich wie jetzt. Nächste Frage. Viele Menschen werden das fragen. Glaubst du an erblich bedingte Flüche? Antwort. Ich glaube, dass es ererbte Flüche gibt. Ich glaube es ebenso, wie ich glaube, dass es Erbkrankheiten gibt. Aber für diejenigen, die in Christus sind, gibt es das nicht mehr. Denn sonst glauben wir nicht, dass Jesus am Kreuz alles getragen hat. Wenn ich errettet bin durch das Kreuz, ist alles andere auch mit drin im vollbrachten Werk des Kreuzes. Wir werden immer erleben, was wir glauben. Wenn du glaubst, dass es immer noch einen Fluch auf deinem Leben gibt, wirst du das erleben. Wenn du glaubst, dass Jesus genug ist, wirst du erleben, dass du frei bist.